1. Für den Musikmeister. Ein Lied von David, dem Diener des Herrn, das er verfasst, nachdem der Herr in aus der Gewalt all seine Feinde und aus der Hand Sauls gerettet hat. 2. Sagt, ich lieb dich, Herr, du bist mein Stork und mein Rückhalt in Zeiten der Not. 3. Der Herr ist mein Fels, mein Festung und mein Erretter, mein Gott ist mein Schutz, bei dem ich zuflucht such, mein Schild und die Kraft meines Heils. 4. Ich ruf den Hernen, der allen Lobpreis verdient, und werde de Dirch zuverlassig von meinen Feinden befreit. 5. Die Wellen des Todes umschlossen mich bereits, und die Fluten des Verderbens versetzten mich in Angst und Schrecken. 6. Die Fesseln des Totenreichs umgeben mich, und die Todlichen fallen lagen bereits auf meinem Weg. 7. In meiner tiefen Bedrängnis rief ich zum Herrn und schrie zu meinem Gott Hilf, hort mein Stimm in seinem Palast, so dass mein Flehen zu im Dirch drang. 8. Die Bebte die Erde und die Fundamente der Berge erzitterten heftig, weil sein Zorn entbrannt war. 9. Rauch stieg vor ihm auf und Verzehrens fuhr kam aus seinem Mund, waren glühend Kohlen von ihm ausgingen. 10. Nahte den Himmel und kam herab, wo bei ein dunkel Wuckenwand unter seinen Fassen war. 11. Ritt auf einem Kerubund flog herbei, in dem auf den Flügeln des Winds dahinschwebte. 12. Halte sich in Finsternis und machte dunkel, wasserreich Wolken zu seinem schützenden Zelt. 13. Durch den Glanz seiner Gegenwart brachen Hagel und glühend Kohlen aus den Wolken herwehe. 14. Der Herr ließ seinen Donner im Himmel erschallen, und die Stimme des Höchsten erklang inmitten von Hagel und Feuer. 15. Er schoss sein Pfeil ab, die Feinde zu zerstreuen, und schludert Blitz, msie in Verwirrung zu stürzen. 16. Durch das Schelten des Herrn und den Gewaltigen horch sein Zorns werden der Meersgrund und die Fundamente der Welt sichtbar. 17. Streckte sein Hand aus der Hoge aus. Ergriff mich und zog mich aus den tiefen Wassen heraus. 18. Rettet mich vor meinen Machtigen Feinden und vor denen, die mich hasten, die mir überlegen wären. 19. Sie griffen mich in meinem Unglückstagen, doch der Herr wird mein Fest stutzi. 20. Führte mich hinaus in die Freiheit und rettet mich, weil Wald fallen und mir gefunden hat. 21. Der Herr belohnte mich entsprechend meiner Gerechtigkeit und vergelt mir mein Unschuld. 22. Den ich bin den Wegen des Herrn gefolgt und habe mich nicht durch Gottlosigkeit von meinem Gott abgewandt. 23. Als sein Gebot hat ich stets vor Augen und sein Satzungen habe ich niemals beiseite geschoben. 24. Ich verhielt mich aufrichtig vor ihm und hüte mich davor, should auf mich zu leiden. 25. Die Schalb hat der Herr mein Gerechtigkeit belohnt, die mein Unschuld vor seinen Augen sah. 26. Den Gütigen gegenüber erweist du dich als gütig, und den Aufrichtigen begegnest du mit Aufrichtigkeit. 27. Den Reinen gegenüber zeigst du dich rein, doch den Hinterlistigen trittst du mit Entschlossenheit entgegen. 28. Du rettest das gedemütig Volk, aber die Blicke der Stolzen erniedrigst du. 29. Du lass mein Lügt hell erstrahlen, der Herr, mein Gott, mark mein Dunkelheit licht. 30. Mit deiner Hilfe kann ich feindlich Truppen schlagen, und mit meinem Gott überwind ich jede Mauer. 31. Gottes Weg ist vollkommen, und das Wort des Herrn ist absolut zuverlässig, of ist ein Schild für all, die bei ihm Zuflucht suchen. 32. Denn wer ist Gott außer dem Herrn, und wer ist ein Schutzender Fels, wenn nicht unser Gott? 33. Ist der Gott, der mich mit Kraft ausrüstet und meinen Lebensweg ebnet. 34. Mark mein Fass so flink wie die eine Hirschku und verleit mir sicheren Stand auf den Hohen. 35. Trainiert mein Hand für den Kampf, so dass mein Arm sogar einen bronzenen Bogen spannen konnen. 36. Duest mir den Schild deines Heils gegeben, dein rechte Hand stutzte mich, und dein Versorge hat mich groß gemacht. 37. Duest mir freien Raum für mein Schreit geschaffen, so dass mein Noschel nicht umnickten. 38. Ich verfolgt. Mein Feinde und Holt sie ein, ich kürte erst nachdem ich sie vollständig besiegt hat. 39. Ich schlag sie nieder, so dass sie nicht mehr aufstehen konnten und unter mein Fass fielen. 40. Du hast mich mit Stark für den Kampf ausgerüstet und mein Gegner war mir in deine Gesangen. 41. Du hast mein Feinde sehr flutscht getrieben, so dass ich die Genogen vernichten konnte, die mich hasten. 42. Sie schrien im Hilf, doch niemand rettet sie riefen zum Herrn, aber antwortet ihnen nicht. 43. Ich zermahnte sie Storb im Windentrat sie nieder wie den Schmutz auf der Straße. 44. Du hast mich aus den Konflikten der Volke gerettet und mich zum Oberhaupt über Nationen gemacht, Volke, die ich nicht kannte, dienen mir nun. 45. Sobald sie von mir horen, gehorchen sie mir und fremde begegnen mir mit Unterwürfigkeit. 46. Die Kraft der Fremden schwindet, und sie kommen zittend aus ihren Festungen hervor. 47. Der Herr lebt. Gepriesen sie mein Fels, und hoch erhoben sie der Gott meins Heils. 48. Ist der Gott, der mir gerechte Kiet verschafft und die Volke unter mein Herrschaft bringt. 49. Befreit mich von meinen Feinden und hab mich über mein Widersacher, wo gewalttätigen Menschen es du mich gerettet. 50. Darum will ich dich, Herr, unter den Nationenpreisen und deinem Namen Loblieder singen. 51. Verleit seinem König groß Siege und weiß seinem Gesalbten, David und seinen Nachkommen, uige Trui.